die Jagd nach dem Gold, die das Böse bringt? Oder ist es das Böse, das zum Goldjagen zwingt? In der grünen Herde Amazonien, wo liegt der Schatz Inka? Zum Brechen bringt. Oder ist es die Freundschaft, die das Böse bezwingt? Falsche Freunde, echte Feinde, spezialgebende Chance des Alleine. Und ich jetzt wieder mittendrin. Ich ruf Freundschaft der Bösen und das Gute zum Vorschein bringt. Oder ist es das Böse, das Menschen Blut trinkt, wie ein Lämmlein auf dem Weg zur Schlacht bang. Und doch ist der Wolf im Schafspelz. Und ich ist